Erster, dann sprach Jahwe zu mir. Zweiter, du sollst hier keine Frau heiraten. Du sollst hier keine Söhne und Töchter haben. Dritter, Jahwe sagt das über die Kinder, die hier geboren werden. Er sagt es auch über ihre Mütter und Väter. Vierter, sie werden schlimm sterben. Niemand wird um sie weinen oder sie begraben. Ihre Körper werden wie Dünger auf dem Feld sein. Sie werden durch Krieg und Hunger sterben. Vögel und Tiere werden ihre Leichen fressen. Fünfter, Jahwe sagt, du sollst nicht in ein Trauerhaus gehen. Du sollst nicht weinen oder Beileid zeigen. Ich habe diesem Volk meinen Frieden genommen. Ich habe ihnen meine Güte und mein Mitleid genommen. Sechster, alle Menschen, jung und alt, werden in diesem Land sterben. Niemand wird sie begraben oder um sie weinen. Niemand wird sich für sie ritzen oder die Haare abschneiden. Siebter, niemand wird ihnen Brot geben, um sie zu trösten. Niemand wird ihnen einen Trostbecher geben. Das gilt für den Tod von Vater oder Mutter. Achter, du sollst auch nicht in ein Haus gehen, wo gefeiert wird. Du sollst dort nicht mit ihnen essen und trinken. Neunter, Jahwe, der Gott Israels, sagt, ich werde alle Freude wegnehmen. Ich werde den Jubel von Bräutigam und Braut wegnehmen. Das wird in eurer Zeit geschehen. Zehnter, du sollst dem Volk diese Worte sagen. Sie werden dich fragen, warum droht Jahwe uns dieses Unglück an? Was ist unser Fehler? Was ist unsere Sünde gegen Jahwe, unseren Gott? Elfter, dann sage ihnen, eure Väter haben mich verlassen, sagt Jahwe. Sie folgten anderen Göttern und dienten ihnen. Sie haben sich vor ihnen verbeugt. Sie haben mich verlassen und meine Regeln nicht befolgt. Zwölfter, ihr habt noch schlimmer gehandelt als eure Väter. Jeder von euch folgt seinem eigenen bösen Willen. Ihr hört nicht auf mich. Dreizehnter, ich werde euch aus diesem Land werfen. Ihr kommt in ein Land, das ihr nicht kennt. Dort werdet ihr anderen Göttern dienen, Tag und Nacht. Ich werde euch kein Mitleid zeigen. 14. Jahwe sagt, es kommt eine Zeit. Dann wird man nicht mehr sagen, so war Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten führte. 15. Mann wird sagen, so war Jahwe lebt, der Israel aus dem Norden führte. Er führte sie aus allen Ländern, wohin er sie geschickt hatte. Ich werde sie in ihr Land zurückbringen. Dieses Land gab ich ihren Vätern. 16. Jahwe sagt, ich werde viele Fischer schicken. Sie werden die Menschen fischen. Danach werde ich viele Jäger schicken. Sie werden die Menschen auf jedem Berg jagen. Sie werden sie auf jedem Hügel und in Felsspalten jagen. 17. Ich sehe alle ihre Wege. Nichts ist vor mir versteckt. Ihre Fehler sind nicht vor meinen Augen verborgen. 18. Zuerst werde ich ihre Fehler und Sünden doppelt bestrafen. Sie haben mein Land unrein gemacht. Sie haben es mit ihren schlimmen Götzen gefüllt. 19. O Jahwe, du bist meine Stärke und mein Schutz. Du bist meine Hilfe in Notzeiten. Völker von überall werden zu dir kommen. Sie werden sagen, unsere Väter hatten nur Lügen. Ihre Götzen waren nutzlos. 20. Kann ein Mensch Götter machen? Solche Götter sind keine echten Götter. 21. Darum werde ich sie jetzt meine Macht spüren lassen. Sie sollen meine Stärke fühlen. Dann werden sie wissen, dass mein Name Jahwe ist.